Die 6. Internationale Messe Rason wurde am 8. August in der Stadt Rason eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen teil die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Werktätigen in der Stadt Rason, ausländischen Vertreter, Aussteller und die Ausländer, die in der Wirtschafts- und Handelszone Rason tätig sind. Zur Schau gestellt sind die Maschinen und Anlagen, Naturenergiewaren, elektrischen und elektronischen Geräte, Leichtindustriewaren, Lebensmittel, Medikamente, Baumaterialien, Chemiewaren und Kraftfahrzeuge von mehr als 100 Firmen aus verschiedenen Ländern und Regionen wie aus der TVJK, Russland, Deutschland, Großbritannien, Italien und China. An diesem Tag gab es zur Eröffnung der Messe ein Essen.